Anstatt Allahs. Sie werden sagen, sie sind uns entschwunden, aber nein, wir riefen zuvor doch gar nichts an. So lässt Allah die Ungläubigen in die Irre gehen.